Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt, rast das Raumschiff Andromeda durch das All. Die Besatzung unter der Leitung von Captain McLoy hat die Aufgabe, eine Landung auf dem noch unerforschten Planeten Miranda zu versuchen und dort eine Raumstation zu errichten. Aber in der Bodenraumstation Terra ist plötzlich die Funkverbindung mit der Andromeda abgebrochen. Commander Gordon geht nervös in der Sendezentrale auf und ab. Terra ruft Andromeda. Terra ruft Andromeda. Terra ruft Andromeda. Immer noch nichts, Funker Wilson? Nein, nichts, Commander. Lesen Sie mir noch einmal den letzten Funkspruch vor, Wilson. Ein Flug in das System des Planeten Miranda. Sind in die Umlaufbahn eingeschwenkt, nähern uns dem Planeten in einer Spirale. Sind im Begriff, Landung im vorgesehenen Landungsgebiet südliches Dreieck vorzubereiten. Melden uns wieder nach geglückter Landung, Andromeda. Das war der letzte Funkspruch vor etwa 2 Stunden. Haben Sie die Frequenz, auf der Andromeda sendet, eingeschaltet? Frequenz ist eingeschaltet, aber es rührt sich nichts. Tja, es kann nur etwas bei der Landung schiefgegangen sein. Denn wäre zum Beispiel das Raumschiff beim Eintritt in das System verglüht, dann hätte unsere Kontrolle hier es doch angezeigt. Hat irgendeine Raumstation in der Nähe des Planeten Miranda Funkverbindung mit dem Raumschiff? Der letzte Funkspruch, den Sie aufgefangen haben, war vor 2 Stunden. Klar zur Landung, Andromeda. Wilson, haben Sie einen Ersatz, der Ihren Platz in der Sendezentrale der Terra für ein paar Wochen einnehmen kann? Bekomme ich etwa extra Urlaub, Commander? Wenn Sie eine Rettungsexpedition zum Planeten Miranda als extra Urlaub bezeichnen, dann sind Sie mir als Bordfunker in meinem Raumschiff Sirius 1 herzlich willkommen. Zu Befehl, Commander. Ich sorge sofort für einen Ersatz hier in der Sendezentrale. Wann geht es los? In 5 Stunden etwa. Sirius 1 soll startklar gemacht werden. Ich übernehme solange Ihren Platz am Sender. Und benachrichtigen Sie Fred Fischer. Ich brauche einen guten Navigationsoffizier. Sofort, Commander. Commander Gordon, brauchen Sie vielleicht auch einen guten Wissenschaftler? Guten Tag, Professor Bukowski. Guten Tag. Ich hörte gerade, dass Sie Sirius 1 startklar machen lassen. Vielleicht brauchen Sie mich. Sie wissen ja, ich bin Physiker, Geologe, Botaniker und Zoologe. Es wird keine wissenschaftliche Expedition, sondern eine Rettungsexpedition. Andromeda ist seit 2 Stunden überfällig. Die Funkverbindung ist abgerissen. Irgendetwas muss bei der Landung schiefgegangen sein. Deswegen habe ich Sirius 1 startklar machen lassen, um Ihnen zu Hilfe zu kommen. Nehmen Sie mich mit, Commander. Ich könnte wertvolle wissenschaftliche Untersuchungen dieses Planeten an Ort und Stelle vornehmen. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, Professor, es wird kein gemütlicher Ausflug werden, sondern höchstwahrscheinlich ein sehr gefährlicher. Ich verspreche Ihnen aber, dass ich Ihnen ein paar Gesteinsbrocken und Pflanzen für Ihre Arbeit mitbringen werde. Naja, Sie sind kein Wissenschaftler, Commander. Sie wissen nicht, auf welche Pflanzen und Steine es mir ankommt. Nur ich kann feststellen, was wirklich wichtig ist. Seit Jahren bemühe ich mich vergeblich, an einer Raumexpedition teilzunehmen, aber alles, was ich erreiche, sind ein paar mitgebrachte Proben, die ich dann hier unten analysieren darf. Lassen Sie mich mitkommen. Auf meine eigene Verantwortung. Na gut, kommen Sie meinetwegen mit. Vielleicht können Ihre wissenschaftlichen Kenntnisse bei einer Rettungsexpedition sogar von Nutzen sein. Sie erfüllen mir den größten Wunsch meines Lebens, Commander. Ich gehe jetzt und packe ein Mikroskop und ein paar Instrumente ein. Nehmen Sie aber bloß nicht Ihr ganzes Labor mit, Professor. So viel Platz haben wir in Sirius 1 nicht. Keine Angst, Commander. Na, mit so einem strahlenden Gesicht habe ich den Professor noch nie gesehen. Er hat Sie doch nicht etwa überredet, Commander? Doch, er darf dieses Mal mitkommen. Bei einer Rettungsexpedition ist jeder zusätzliche Mann wichtig. Hoffentlich tötet er nicht unsere Nerven mit wissenschaftlichen Vorträgen. Haben Sie Fred Fischer benachrichtigt? Er ist mit einem anderen Raumschiff unterwegs. Wer steht als Ersatzmann auf der Warteliste? Navigationsoffizier Franklin. Bestellen Sie ihn her, Wilson. Das habe ich schon getan, Commander. Er muss gleich hier sein. Danke, Wilson. Lösen Sie mich jetzt ab und bleiben Sie weiter auf Empfang. Vielleicht kommt doch noch eine Meldung von der Andromeda. Navigationsoffizier Linda Franklin meldet sich zur Stelle. Sie sind Navigationsoffizier Franklin? Zu Befehl, Commander. Ich wusste gar nicht, dass auch Frauen für diesen Beruf ausgebildet werden. Ich habe alle Prüfungen mit Auszeichnung bestanden. Hatten Sie schon Dienst im Weltraum, Miss Franklin? Auf den näher liegenden Planeten wie Mars und Venus war ich schon ein paar Mal, wenn Sie das beruhigt, Commander. Aber ich wäre gern die erste Frau, die einen noch unerforschten Planeten betritt. Stellen Sie sich das nur nicht so abenteuerlich vor. Ruhen Sie sich jetzt noch ein paar Stunden aus. Im Weltraum gibt es für niemanden von uns auch nur eine Minute Schlaf. Navigation, Funk und Ortung müssen ständig unter unserer Kontrolle sein, um eventuelle Kurskorrekturen vorzunehmen. Glauben Sie, dass Sie das durchhalten werden, Miss Franklin? Wenn ich ab und zu einen starken Kaffee bekomme? Das übernimmt Professor Bukowski. Bitte, was übernehme ich? Das Kaffee kochen für die Besatzung der Sirius 1, Professor. So, na, ich hatte mir meine Aufgaben bei einem Weltraumflug eigentlich ganz anders vorgestellt. In den nächsten Stunden wurde Sirius 1 mit genügend Treibstoff und Proviant versehen. Eine Stunde nach Mitternacht wurden die Antriebsraketen gezündet. Aus den Haupttriebwerken schossen lange Flammenbündel. Und die Sirius 1 startete ihre Rettungsexpedition mit Überlichtgeschwindigkeit ins All auf dem vorberechneten Kurs in Richtung des Planeten Miranda. Als der Zielplanet das erste Mal auf dem Bildschirm auftaucht, ist er nichts weiter als ein winziger Punkt. Commander, wir haben Miranda auf dem Bildschirm. Kurskorrektur vornehmen. Anflugellipse berechnen. Sirius 1 ist auf Kurs. Wilson, stellen Sie die Frequenz auf dem Planeten ein. Frequenz ist eingestellt. Professor Bukowski, bitte in den Kontrollraum kommen. Wünscht jemand Kaffee? Ich hatte mich gerade ein bisschen hingelegt. Schlafen Sie ruhig weiter, Professor. Aber ich dachte, es interessiert Sie, unseren Zielplaneten auf dem Bildschirm zu sehen. Ach, das ist ja fantastisch. Aber so klein hatte ich ihn mir nicht vorgestellt. Der Bildschirm täuscht, Professor. Miranda ist ungefähr ein Viertel so groß wie die Erde. Wir schwenken jetzt in die Umlaufbahn ein, Commander. Anflugellipse auf südliches Dreieck einstellen. Ist eingestellt. Strahlenanzeiger beobachten. Keine Strahlung festzustellen. Radaranlage einschalten und feststellen, wo Andromeda gelandet ist. Sie zeigt nichts an, Commander. Fertig machen zur Landung. Höhe? 20.000. Professor, schnallen Sie sich an. Wir setzen jetzt die Bremsraketen in Betrieb. Bremsraketen sind in Betrieb gesetzt. Höhe? 10.000. 9.000. 8.000. 7.000. 6.000. 5.000. 4.000, 3.000, 2.000, 1.000. Seitenbewegungen ausgleichen. Landekontrolle einschalten. Ist eingeschaltet. Stative ausfahren. Sind ausgefahren. Aufsetzen. Wir sind gelandet. Gut gemacht, Miss Franklin. Vom Fenster aus gesehen scheint mir die Vegetation des Planeten sehr dürftig zu sein. Ich brenne darauf, den Raumanzug anzuziehen und einen kleinen Erkundigungsausflug zu unternehmen. Wir müssen erst warten, bis sich die Außenhaut des Raumschiffes abgekühlt hat. Wilson, funken Sie zur Bodenraumstation Terra. Sirius 1 auf Miranda sicher gelandet. Der Sender arbeitet nicht, Commander. Versuchen Sie es auf einer anderen Frequenz. Keine Reaktion. Da können Sie auch keine Funksignale empfangen? Nein. Der ganze Sender scheint ausgefallen zu sein. Sehen Sie doch mal aus dem Fenster, Commander. Tausende von fledermausähnlichen Tieren umkreisen unser Raumschiff. Nach der Atmosphärendichte und der Vegetation zu urteilen, habe ich tierisches Leben auf diesem Planeten eigentlich erwartet. Das ist höchst interessant. Ich würde mir diese Fledermäuse gerne etwas näher ansehen. Später, Professor. Miss Franklin, Antriebsraketen zünden. Starten wir denn wieder? Wir fliegen zurück in die Umlaufbahn. Ich möchte einen Versuch machen und feststellen, ob der Sender außerhalb des Planeten wieder arbeitet. Commander Gordon hatte recht mit seiner Annahme. In der Umlaufbahn des Planeten Miranda arbeitete der Sender wieder einwandfrei. Sie nahmen Funkverbindungen mit der Bodenraumstation Terra auf und erhielten die Anweisung, eine zweite Landung im südlichen Dreieck zu versuchen. Bremsraketen sind in Betrieb gesetzt. Höhe? 10.000, 9.000, 8.000, 7.000, 6.000, 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000. Seitenbewegungen ausgleichen. Landekontrolle einschalten. Ist eingeschaltet. Stative ausfahren. Sind ausgefahren. Aufsetzen. Wir sind gelandet. Wilson, prüfen Sie den Sender. Keine Reaktion. Er ist wieder ausgefallen. Liegt das nun an der Atmosphäre des Planeten? Oder hat da jemand die Hand im Spiel? Könnte es intelligente Lebewesen auf Miranda geben, Professor? Tja, das kann ich erst feststellen, wenn ich mit den Analysatoren die Atmosphäre hier oben getestet habe. Aber auch wenn das Luftgemisch für menschliche Lungen nicht atembar ist, könnten doch intelligente Lebewesen auf Miranda existieren. Ihre Organe wären dann eben dieser Atmosphäre angepasst. Commander, die Fledermäuse umkreisen wieder das Raumschiff. Außenmikrofone einschalten. Schalten Sie wieder aus, Miss Franklin. Professor, können diese Tiere etwas mit dem Ausfallen des Senders zu tun haben? Da müsste ich so eine Fledermaus erstmal untersuchen. Wie wollen Sie an so ein Tier herankommen? Man kann sie doch nicht mit der Hand fangen. Ich habe einen Catcher mit einem Schnappmechanismus mitgenommen. Dann vergessen Sie aber nicht, Ihren Raumanzug anzuziehen. Wilson, Sie begleiten den Professor durch die Luftschleuse nach draußen. Ich bringe gleich einen Tank voll von dem Luftgemisch zur Atmosphärenanalyse mit. Commander Gordon überprüfte erst die Raumanzüge und die Sauerstoffbehälter, bevor Professor Bukowski und Wilson durch die Luftschleuse den Planeten betreten durften. Mit dem Catcher gelang es dem Professor in kurzer Zeit, eines dieser Fledermaus-ähnlichen Tiere zu fangen. Danach füllte er etwas von dem Luftgemisch in einen Vakuumtank. Commander Gordon rief die beiden über das Funksprechgerät zurück in das Raumschiff. Professor Bukowski ging sofort in sein improvisiertes Labor, um eine genaue Analyse vorzunehmen. Alle warteten gespannt auf das Ergebnis. Na, Professor, wie ist die Luft auf diesem Planeten? Nicht atembar. Wenigstens nicht für uns. Sauerstoff ist mehr als genügend vorhanden. Das genügt doch. Ja, aber der Schwefel darin würde Löcher in unsere Lungen fressen. Wenn es wirklich intelligentes Leben auf diesem Planeten gibt, müssen sie Organe aus Eisen haben. Und haben Sie irgendetwas Besonderes an der Fledermaus entdecken können? Ja, und zwar etwas höchst Interessantes. Der ganze Körper dieses Tieres ist mit Ionenstaub bedeckt. Was bedeutet das? Eine Wolke aus Ionenstaub unterbricht die Sendestrahlen eines Funkgerätes. Solange diese Fledermäuse also unser Raumschiff umkreisen, ist keine Sendung und kein Empfang mit unseren Geräten mehr möglich. Aber wie kommt es, dass diese Tiere mit Ionenstaub bedeckt sind? Ja, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder herrscht auf diesem Planeten eine so energiereiche Strahlung, dass sich die Ionen von allein gebildet haben. Oder? Oder es gibt intelligentes Leben auf Miranda, also Lebewesen, die in der Lage sind, durch künstliche Energiestrahlung den Ionenstaub herzustellen. Ja, und welche von den beiden Möglichkeiten halten Sie für die wahrscheinlichere, Professor? Ja, nach dem merkwürdigen Verhalten der Tiere zu urteilen, die zweite. Werfen Sie mal einen Blick aus dem Fenster, Commander. Immer mehr Fledermäuse umkreisen unser Schiff. Und nach den dunklen Wolken da hinten zu schließen, scheint noch eine weitere Invasion hier anzurücken. Meiner Meinung nach sind sie auf feindliche Raumschiffe abgerichtet. Wilson, setzen Sie die Laserkanonen in Betrieb. Vielleicht können wir damit diese Tiere verscheuchen. Es ist zwecklos, Commander. Sehen Sie selbst. Wenn ich noch ein paar hundert treffe, Sie werden sofort durch neu ankommende Schwärme ersetzt. Es wird Millionen von diesen Fledermäusen auf Miranda geben. Laserbeschuss einstellen. Professor, haben Sie vielleicht eine Idee, wie man diese Fledermäuse vertreiben könnte? Manche Tiere reagieren auf Pfeiftöne, die das menschliche Ohr nicht mehr wahrnimmt, überempfindlich. Vielleicht sollte man mal versuchen, sie mit dieser Waffe hier zu verscheuchen. Senden Sie mit dem Generator Ultraschallwellen von einer besonders hohen Frequenz. Mal sehen, was geschieht. Wilson, bedienen Sie bitte den Schallgenerator. Sofort, Commander. Sehen Sie nur, Commander, die Fledermäuse verschwinden tatsächlich. Jetzt müsste unser Sender wieder arbeiten. Wilson, versuchen Sie, Funkverbindung mit der Bodenraumstation aufzunehmen. Bodenraumstation Terra. Bodenraumstation Terra. Funkverbindung ist hergestellt. Wollen Sie sprechen, Commander? An Bodenraumstation Terra. Sirius 1 sicher auf Miranda gelandet. Landeplatz südliches Dreieck. Zeit 18.35 Uhr. Wir versuchen jetzt Andromeda zu finden. Radarschirm zeigt keine Ortung des Raumschiffes an. Da es auf Miranda bereits anfing dunkel zu werden, versuchte die Besatzung von Sirius 1 mit Infrarotteleskopen das vermisste Raumschiff zu finden. So niedrig wie möglich flogen sie über den Boden. Aber erst als es hell wurde, entdeckten sie Andromeda. Das Raumschiff selbst war kaum unter der Wolke von Fledermäusen zu erkennen, die es zu Tausenden umkreisten. Sirius 1 setzte so dicht wie möglich neben Andromeda auf und verscheuchte erstmal die Tiere mit Ultraschall. Da erst sahen sie, dass das andere Raumschiff zur Seite gekippt war. Eines von den drei Stativbeinen war abgebrochen. Wilson, versuchen Sie, Sprechverbindung mit Andromeda herzustellen. Hallo Andromeda. Hallo Andromeda. Hier spricht Funker Wilson von Sirius 1. Bitte melden Sie sich. Hallo Sirius 1, hier spricht Captain McLoy von Andromeda. Geben Sie mir das Mikrofon, Wilson. Hier spricht Commander Gordon. Was ist passiert, Captain McLoy? Ihr Raumschiff sieht aus, als wäre es nicht mehr manövrierfähig. Es sieht nicht nur so aus, Commander. Haben Sie uns diese Tiere vom Hals geschafft? Ja, mit Ultraschallwellen. Diese Viecher haben uns ganz schön zu schaffen gemacht. Als wir vor 3 Tagen auf dem Planeten Miranda landen wollten, war es schon dunkel und wir setzten Radarstrahlen ein, um die Steuerungsraketen unter Kontrolle zu haben. Kurz vor der Landung fiel plötzlich die Radaranlage aus. Das haben Sie den Fledermäusen zu verdanken. Wir haben festgestellt, dass sie mit Ionenstaub bedeckt sind und dadurch die Anlage zum Ausfall bringen können. Wir setzten ziemlich unsanft auf dem Boden auf. Dabei brach ein Stativbein ab und unsere Energieanlage wurde durch den Aufprall beschädigt. Wir mussten unsere Notration von flüssigem Sauerstoff angreifen, aber davon ist nicht mehr sehr viel übrig. Wenn Sie nicht gekommen wären, Commander, wären wir hier langsam aber sicher erstickt. Warum haben Sie denn nicht die Energieanlage repariert? Sie sind doch mit dem passenden Werkzeug ausgerüstet. Natürlich haben wir es versucht, aber dazu mussten wir erstmal das Raumschiff wieder gerade auf seine 3 Stativbeine stellen. Also eine Reparatur von außen. Doch sobald wir den ersten Fuß auf den Planeten setzten, wurden wir angegriffen. Wir haben festgestellt, dass die Fledermäuse an sich harmlos sind und nicht angreifen. Es waren ja auch nicht die Tiere, die uns angegriffen haben, sondern die Mirandesen. Die was? Die Mirandesen, so haben wir die Bewohner des Planeten genannt. Es gibt also wirklich intelligente Lebewesen auf Miranda? Tja, sogar ziemlich menschenähnlich. Allerdings für unsere Begriffe sehr hässlich, mit einer schuppenartigen Haut und ungefähr nur 1 Meter groß. Sie verschwanden, als sie mit ihrem Raumschiff landeten. Hatten sie Waffen bei sich? Ja, so eine Art Revolver mit kleinen Raketenprojektilen. Vielleicht finden Sie sogar ein paar Einschusslöcher auf unserem Raumschiff. Sie schossen wie wild, als wir den Planeten durch die Luftschleuse betraten. Seitdem haben wir uns nicht ein zweites Mal rausgetraut. Wie lange reicht Ihre Sauerstoffreserve noch? Schätzungsweise noch 5 bis 6 Stunden. Wie viel Mann haben Sie an Bord? Außer mir noch einen Funker und der Pilot. Ziehen Sie Ihre Raumanzüge an und versuchen Sie, das Schiff von außen zu reparieren. Sollten die Mirandesen wieder auftauchen, geben wir ihnen Feuerschutz, solange sie draußen arbeiten. Verstanden, Commander. Aber solange die Mannschaft der Andromeda ihr Raumschiff reparierte, ließ sich kein feindliches Lebewesen blicken. Vielleicht hielt sie der Geschützstand mit den elektronisch gesteuerten Feelingskanonen zurück, der drohend aus dem Schiffsrumpf der Sirius I herausragte. Nachdem Andromeda wieder gerade auf ihren drei Stativbeinen stand, konnte auch die zerstörte Energieanlage repariert werden. Captain McLoy ging an Bord der Sirius I, um sich persönlich bei Commander Gordon für die Hilfe zu bedanken. Sie haben uns das Leben gerettet, Commander. Unsere Reserve ist fast am Ende. Aber die reparierte Energieanlage versorgt uns jetzt wieder reichlich mit Sauerstoff. Unsere Laserkanonen sind auch wieder einsatzbereit, aber kein Mirandese lässt sich sehen. Ich würde Ihnen gerne den Angriff auf unser Raumschiff heimzahlen. Vielleicht versuchen wir erst einmal einen freundschaftlichen Kontakt mit den Bewohnern von Miranda. Ja, ich glaube, auf Freundschaft legen Sie hier oben keinen Wert. Im Gegenteil, denken Sie an die abgerichteten Fledermäuse, die eine Landung auf Miranda zu einem lebensgefährlichen Unternehmen machen. Und der Angriff mit Waffen, sobald man versucht, den Planeten zu betreten. Ja, ich muss zugeben, sehr friedliebend haben Sie uns nicht empfangen. Aber das kann alles Selbstschutz sein. Sie wissen ja auch nicht, ob wir in friedlicher Absicht kommen. Ich möchte trotzdem versuchen, freundschaftlichen Kontakt mit den Mirandesen aufzunehmen. Aber wo verbergen Sie sich? Wie finden wir Sie? Ich hätte da eine Idee, Commander. Ja, Wilson? Man könnte doch an einer Fledermaus einen kleinen Sender befestigen. Wenn wir Glück haben, fliegt sie damit direkt in die Höhle des Löwen. Und wir können auf unserem Bildschirm ihren Flug verfolgen. Ja, das könnte man versuchen. Aber woher bekommen wir jetzt eine Fledermaus? Wir haben sie doch alle mit Ultraschall vertrieben. Da fällt mir ein, ich habe doch noch die eine Fledermaus, die ich draußen gefangen habe in meinem Labor. Wenn sie nicht an unserer guten, sauerstoffhaltigen Luft im Raumschiff gestorben ist, dann könnte man sie für diesen Sendflug ionenfrei präparieren. Die Fledermaus lebte noch. Wesen rüstete sie mit einem kleinen Sender aus und ließ sie fliegen. Dann beobachteten alle gespannt ihren Flug auf dem Bildschirm. Sie scheint ihr Ziel erreicht zu haben. Position orten. Soll ich den Kurs festlegen und starten, Commander? Versuchen wir erst einmal mit Ihnen in Sichtfunkverbindung zu treten. Wenn Sie die richtigen Geräte haben, könnten Sie ein Signal von uns empfangen. Senden Sie ein Bildsignal, Wilson. Sie antworten, Commander. Sehen Sie, auf unserem Bildschirm. Hell, dunkel, hell, dunkel. Vielleicht senden Sie uns eine Nachricht über Funk. Suchen Sie die richtige Frequenz, Wilson. Sie senden wirklich. Aber leider verstehe ich Ihre Sprache nicht. Nehmen Sie alles auf Tonband auf. Damit können wir unseren Computer für die maschinelle Übersetzung programmieren. Da bin ich aber gespannt, was uns die Mirandesen zu sagen haben. Wahrscheinlich wird das eine Drohung sein. Verschwindet freiwillig von unserem Planeten oder wir vernichten euch. Hochachtungsvoll, die Mirandesen. Ganz im Gegenteil. Hören Sie zu, ich lese Ihnen vor, was der Computer übersetzt hat. Wir sind keine Feinde von euch, wir sind Freunde. Freunde sollten sich nicht mit Waffen bekämpfen. Lasst eure Waffen schweigen, kommt eure Freunde besuchen. Sie wollen sie doch nicht wirklich besuchen, Commander. Doch, warum denn nicht? Ach, das sieht mir verdammt wie eine Falle aus. Sie fliegen hinter uns her, Captain McLoy. Sie lassen alle Mikrofone und Geräte Ihres Raumschiffes auf Sendung eingestellt. Sollte uns etwas zustoßen, haben Sie dann jedenfalls die Möglichkeit, sofort mit Ihren Laserkanonen einzugreifen. Einverstanden, Commander. Sirius I und Andromeda hoben sich kurz hintereinander in die Lüfte, in ständiger Funkverbindung miteinander. Commander Gordon hatte die Geschützrohre der Laserkanonen wieder eingezogen. Er glaubte an die friedlichen Absichten der Mirandesen. Als sie sich genau über der geordneten Position befanden, ließ Miss Franklin das Schiff immer tiefer sinken. Schließlich schwebte das Raumschiff nur noch 50 Meter über dem Boden. Captain McLoy nahm die Funkverbindung mit Commander Gordon auf. Ist alles in Ordnung, Commander? Was sehen Sie? Bäume, Büsche und ein paar von den Fledermäusen. Sonst nichts. Was hatten Sie denn erwartet, Commander? Winkende und jubelnde Mirandesen? Was ist los bei Ihnen, Commander? Ich habe so ein komisches Donnern gehört. Verdammt, wir sind wirklich in eine Falle geraten. Das komische Donnern kommt von den Geschützen, mit denen uns die Mirandesen hier empfangen haben. Kommen Sie uns mit Ihren Laserkanonen zu Hilfe, Captain! Wir wollen Ihnen einen ordentlichen Denkzettel verpassen. Bleiben Sie aber in einer Höhe von 10.000 Metern. Dann können uns Ihre Geschütze nicht mehr treffen. Unsere dafür umso besser. Verstanden, Commander. Ich bin sofort bei Ihnen. Die Mirandesen bekamen ihren Denkzettel. Die Laserstrahlen zerstörten einen Teil des Planeten. Unbeschädigt erreichten dagegen die beiden Raumschiffe Sirius 1 und Andromeda die Umlaufbahn des Planeten und fast zur gleichen Zeit, nach einer 20-stündigen Reise durchs All, landeten sie wieder auf der Erde.